Übung 12. Hören Sie das Lied. Worum geht es? Die Autos, die machen besonders viel Dreck. Darum müssen die meisten Autos weg. Das will ich toll, bin voll dabei. Ich allerdings, ich brauche meine drei. Was, drei Autos brauchen Sie? Na klar, eins für mich, eins für meinen Mann und den Jeep fürs Wochenende auf dem Bauernhof. Weil es